Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, 4. April 1788. Hier hast du etwas für die Thalia, wenn du es brauchen kannst, was dir zu schleppend oder inkorrekt im Stühle scheint, wirst du schon ändern. Ich habe nicht mehr daran feilen wollen, um mir es nicht zu verleiden. Fühlst du dich zu einer Antwort gestimmt, so könnte ich dir vielleicht noch eine Replik schaffen, besonders wenn du mir Gelegenheit gibst, mich über den Wert verschiedener Arten von Tätigkeit oder über das Bedürfnis theologischer Überzeugungen auszubreiten. An eine Reise ist wohl jetzt nicht zu denken, wenn wir nicht einen Wagen mit Wehmüttern mitnehmen wollen. Wir müssen jeden Tag die Niederkunft meiner Frau erwarten. Wie du dich mit Goethe haben wirst, bin ich begierig. Lass dich nur nicht gegen ihn aufhetzen. Dass du mit Wieland wegen des Merkur nicht auf einem gewissen Fuße bist, gefällt mir nicht. Göschen ist immer im Vorschuss, also scheint er nicht sehr regelmäßig in Geldsachen zu sein. Dass ich dir heute nicht mehr schreibe, wird das Manuskript entschuldigen, das ich gern fertig haben wollte. Lebe wohl, alles ist gesund und grüßt. Wegen der Bibliothekbücher werde ich sehr gemahnet. Schicke sie doch mit einer Messgelegenheit. K.